Kapitel 3. Ein wenig später geht der Jäger am Haus vorbei. »Ich muss den bösen Wolf endlich finden«, sagt er zu sich. »Sonst passiert noch etwas Schlimmes. Ich muss.« »Halt! Was ist denn hier los?« Er bleibt stehen. Im Haus hört er jemanden laut schnarchen. So laut wie drei Großmütter und zwei Rotkäppchen zusammen. Da stimmt doch etwas nicht. Der Jäger geht leise und vorsichtig ins Haus. In Großmutters Zimmer sieht er den Wolf im Bett liegen. »Ha! Hab ich dich endlich!« Er will den Wolf schon erschießen. Da bewegt sich etwas in seinem Bauch. »Das ist ja... Ist das vielleicht...« Der Jäger schneidet dem Wolf schnell den Bauch auf. Bald sieht er ein rotes Käppchen. Dann springt das kleine Mädchen heraus. »Oh, danke«, ruft sie. »Es war schrecklich dunkel im Bauch.« Der Jäger schneidet weiter. Bald schon sieht man weiße Haare. Und am Ende kommt auch die Großmutter aus dem Bauch heraus. »Danke, Herr Jäger, danke. Oh, mein Mädchen, da bist du ja.« Sie nimmt ihre Enkelin in die Arme. »Was machen wir jetzt mit dem Wolf?«, fragt der Jäger. »Ich hab da eine Idee«, sagt Rotkäppchen. Das Mädchen bringt viele große Steine, die legen sie dem Wolf in den Bauch. Dann näht der Jäger ihn wieder zu. Bald wacht der Wolf auf. »Oje, ich hab einen vollen Bauch«, sagt er zu sich. »Ich habe gar nicht gedacht, dass Rotkäppchen und die Alte so schwer sind. Und großen Durst habe ich auch.« Er geht hinaus zum Brunnen und will trinken. Weil er aber so viele Steine im Bauch hat, ist er zu schwer, fällt hinein und stirbt. »Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot!« Rotkäppchen lacht und tanzt um den Brunnen. »Ich brauche jetzt etwas zu essen und eine Tasse Kaffee«, sagt die Großmutter. »Herr Jäger, Sie bleiben doch noch ein bisschen, oder?« Und so sitzen die drei vor dem Haus in der Sonne und essen Kuchen. Die Erwachsenen trinken Kaffee und das Mädchen bekommt heiße Schokolade.